Meister gewalt. Wir sind ja zum Letzten bereit. Und höher, und höher, und höher. Wir steigen trotz Hass und Verbot. Und jeder es aber ruft mutig, Heil Hitler! Wir stürzen den jüdischen Thron. Yeah.